masima simolabe ekifa muno lwaki obuza buzo nimba kyoli siraba kitufu oli mukutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe busazeo bwoti ofunu myango mutwe awe kyokola sirina mama wenonyeze gyolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde osimasimolabe ekiva muno lwaki ombuza buzo nimba kyoli siraba kitufu oli mukutambula olinga talaba bulwadde esinene mukwano abasajja kendeza gwe obanga gwe bosazeewo bwoti okunu myango mutwe awe kyokola sirina mama wenonyeze gyolaga oyagala nzemberawo nga sifuna butuliro awo mala biseera era toyonona budde Nange no kesaze, kwe kutaze ndaboyo ja. Kira la la mama kwon sima sima katigiro kende. Siva katigiro kende. Atwala twala kade, atwala twala mama. Ela la la mama kwon sima sima katigiro kende. Wefude mami mudia, wefude mami muju. Ela la la mama bo siva siva katigiro kende. Sima sima katigiro kende.